wünsche, sie sind im Bild, dass die Menschen, die tun, finden und von dieser Welt verschwinden, so wie sie auftauchten, Ressourcen am Verbrauchen für ihre Luxusprobleme von den Armen, wo sie nehmen und dem reichen Mann geben, geben. Immer reicher machen, ihr grenzdebilen Affen. Ich rufe zu den Waffen, die diese Erde bereitet. Über diese ganze Welt legt sich ein dunkler Schleier. Ihr dreckigen Askeier werdet alle einfach scheitern an eurer Überheblichkeit. Denn vom wird zum Keim, Ursuppe oder Schleim, nichts wird wie vorher sein. Und kein Sonnenschein, der euch je wieder erreicht. Gefangen in der Dunkelheit der Schattenseite eurer banalen Existenz. Das wird das Feuer brennen, danach wieder gelöscht. Von dem Geschöpf, das sich der Schöpfer nennt. Keine Schale, sondern ein ganzes Fass voller Zorn. Werdet ihr dann ernten? Werdet ihr dann ernten? Have you ever seen the moon? Crying seven stars as a crown and roaring like a lion. Do you ever see the sun without a light? Just forget my sacrifice and prepare to die. Have you ever seen the moon? Crying seven stars as a crown and roaring like a lion. Do you ever see the sun without a light? Just forget my sacrifice and prepare to die. Ich bin die ausführende Hand, ein apokalyptischer Reiter, mumifizierter Leichnam, der zum Leben neu erwachte und das Feuer des Olymp brennt in meinen Adern. Der Schrecken eurer Vorfahren nimmt erneut wieder Gestalt an. Babylon, die große Hure, ich werde sie ertränken wie eine Hexe aus dem Mittelalter. Junge Frauen tanzen in Trance für Apollon, der seine Harfe spielt. Die Köpfe eurer Diktatoren werde ich manipulieren, bis sie den Verstand verlieren. Erst Bombenregen, dann die Bombenstimmung. Ich zersetze jedes Atom in sechs Elektronen, sechs Protonen, sechs Neutronen für meinen neuen Thron. Lass ich Atlas die Welt schultern, doch dann lässt er sie fallen. Ihr werdet zu meinem Spielball. Kein Hokuspokus über diesen ganzen Globus. Mach deine Selfie-Fotos, die Zeit bleibt nicht stehen, auch nicht für diesen Kronos. Das Tod verwischt die Sporn. Have you ever seen the moon? Crying seven stars as a crown and roaring like a lion. Do you ever see the sun without a light? Just forget my sacrifice and prepare to die. Have you ever seen the moon? Crying seven stars as a crown and roaring like a lion. Do you ever see the sun without a light? Just forget my sacrifice and prepare to die. Die eine Sinnflut, die laut diesen Sinn ruft, den Dreck wegzuspülen, der auf dieser Erde lebt. Die zweite Sinnflut, die nach diesen Sinn sucht, die Menschen zu bestrafen für ihr dummes Handeln. Die eine Sinnflut, die laut diesen Sinn ruft, den Dreck wegzuspülen, der auf dieser Erde lebt. Die zweite Sinnflut, die nach diesen Sinn sucht, die Menschen zu bestrafen für ihr dummes Handeln. We'll be right back.